ganz leer, ohne Intrigen. Deine Arglist fehlt mir sehr, muss ich gestehen. Denn du bist doch mein Lieblingsfeind, das ist vorbei, so wie es scheint. Du fehlst mir auch, wenn ich dich gar nicht mag. Ich finde es toll, wie du mich attackiert hast. Du fesselst mich und lässt mich lang nicht gehen. Doch eins ist mir zuwider, mit nem Panda kämpfst du lieber. Ja, ich vermisse, dass wir uns nicht gut verstehen. Der Trennungsschmerz tut schrecklich weh. Blick in dein Herz, oh Dr. D. Siehst du denn nicht, es ist bestimmt, dass wir die besten Feinde sind. Ich wusste gleich am ersten Tag, dass ich in dir nen Gegner hab. Du fehlst mir auch, wenn ich dich gar nicht mag.